Podcast Versuchslabor. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Versuchslabor. Na, alles gut? Halt, was ist das? Yeah. Hallo? Wer? Stopp! Aufhören! Hey! Was ist das denn? Oh, ich kann es. Einer muss es machen, okay. Ja, nee, stopp! Hallo! Ach so! Ach so, ja! Der Teddy ist wieder da. Stimmt! Das Comeback des Monats, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, super! Also, ich habe schon mal die Spinnweben weggemacht an seinem Feed in meinem Podcatcher und tatsächlich, da fallen wieder neue Folgen rein. Ich freue mich. Super. Ja, und was ich auf jeden Fall sagen wollte, der Teddy ist ja auch Papa von anderen Podcasts, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber er hat ja den Volker von den Selbstgesprächler-Podcast unterstützt am Anfang und er hat ein ganz neues Baby im Korb dabei. Das ist der Leo. Leos Alltag habe ich schon besprochen. Kennt ihr vielleicht hoffentlich jetzt schon. Wenn nicht, auf jeden Fall auch diesen beiden Folgen. Ist ganz wichtig. Die machen auch super Sachen. Ja, muss ich was sagen zum Teddy? Soll ich? Kann ich machen. Ist überhaupt kein Thema. Also beim Teddy kann man richtig was lernen. Zum Beispiel, dass Sex on the Beach nicht nur ein Cocktail ist. Und dass es ganz schwierig ist, Katzen zum Beispiel einen Babystrampler zu stopfen. Da gibt es eine Folge mit der Kondomlogik. Sehr lustig. Der Triple Cheeseburger. Ach, hast du nicht gesehen. Und natürlich unbedingt verfolgen den Streit um den Urhörer. Da geht es um den Norbert von Twitter. Großartig, sehr, sehr lustig. Das ist irgendwie so ein Ding, was zwischen dem Teddy, dem Potthorst und dem Volker irgendwie läuft. Also ich habe da immer riesen Spaß, wenn da was kommt. Und ich freue mich, Teddy, dass du wieder da bist und dass es dir gut geht und dass du wieder weitermachst. Also definitiv ein Hörtipp von mir an dieser Stelle und ich verlinke mal meine eigene WordPress-Seite. Ich weiß, das ist immer blöd, aber was hilft ja nichts, weil der Teddy war auch schon mal Podcast des Monats bei mir. Ja, wie so manch andere auch. Da kann man noch mal reingucken und da sind auch die ganzen Links zum Feed und zur Homepage und ja, ich denke, ich habe ein paar nette Worte gefunden über seinen Podcast, obwohl er ja von sich selber sagt, wenn euch das hier gefällt, dann bitte nicht auf Twitter und nicht auf iTunes faven und keine Retweets. Das ist ein Zitat aus der ersten Folge. Ja, Teddy, der kann sich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Ich mache das trotzdem. Da kommst du nicht raus aus der Nummer, weil Sachen, die gut sind, die muss man einfach rausposaunen in die Welt. Und ja, ich mache das gerne und ich freue mich halt so, dass es so schöne Sachen zum Hören gibt und das alles für umsonst, wie ich immer sage. Ja, also, das wäre schon mal dieses Thema. Ansonsten, ja, es ist Samstag. Das Wochenende ist da und heute kommt die Frau wieder mit der Kleinen. Die waren ja beim Opa im Krankenhaus, habe ich ja erzählt. Aber das scheint alles nochmal gut gegangen zu sein. Also, naja, Glück gehabt. Können wir dann doch wahrscheinlich Weihnachten noch zusammen feiern. Das ist ja auch schön. Ja. Und ansonsten ist eigentlich jetzt so die Woche über nicht viel dann noch Aufregendes gewesen, weil ich war halt noch arbeiten. Das mit dem Homeoffice hat geklappt. Wenn einer die letzte Folge gehört hat, ja, das war überhaupt kein Thema. Das heißt, ich war dann daheim und konnte mich ein bisschen um Tochter Nummer 2 kümmern. Ja, das war auch gut. Ja, und jetzt heute, weiß ich nicht, ich war heute einkaufen und habe irgendwie so, wo ich wieder daheim war, so ganz dankbar mal wahrgenommen, dass wir das eigentlich so machen können, ne? Kühlschrank voll, Kinder gesund, ich meine, was willst du mehr? Letztendlich, das ist doch super, dass uns das so gut geht. Also ich habe da so im Hinblick auf diese ganze Flüchtlingsthematik, eigentlich wollte ich ja über so Sachen nicht unbedingt hier im Podcast sprechen, aber das muss heute mal sein. Wenn die hier aufschlagen in einem fremden Land und irgendwo in Turnhallen untergebracht werden und Zeug, weißt du, und uns geht's so gut, ja. Also wer kann und wer da mit dem Thema irgendwie kein Problem hat in irgendeiner Form. Irgendwo helfen kann man immer. Ja, macht da mal einfach, oder? Sollte, würde ich mal sagen, ist kein Problem. Hm? Ja gut, eine andere Geschichte, die mich auch noch so richtig umgeworfen hat diese Woche, ist die Tatsache, es gibt Live-Erschrecker. Das habe ich nicht gewusst. Das sind Leute, die irgendwie sich verkleiden, so ein bisschen so scary-mäßig, creepy irgendwas. Und dann auf irgendwelchen Events kann man die buchen und dann erschrecken die Leute. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Also auch so eine richtig großartige Geschichte irgendwo. Also das Ganze ist irgendwie bei mir reingefallen über den, ja, wie soll es anders sein, auch wieder über einen Podcast, über den hightower0815.de. Der macht das wohl. Der ist da in so einem Verein. Das Ganze nennt sich Boo Crew. Und ja, wirklich, also absolut professionell. Die haben, ich sag mal Maskenbildner, das ist das Wort, was mir dazu einfällt. Als ehemaliger Theatermitarbeiter. Die werden geschminkt und alles pipapo. Und schauen dann wirklich cool aus. Und in dem Fall war das eine... Also ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo sie im Heidepark unterwegs waren und da an Halloween die Leute erschreckt haben. Also faszinierend. Ich bin ja für so Sachen immer direkt Feuer und Flamme, ne? Also das wäre für mich ja auch so ein Ding, das würde ich auch mal gerne machen, ne? Total super. Weißt du, dann so ein bisschen da herrichten lassen und ja, in dem Video ist der Meister Hightower dann irgendwie unterwegs mit Kettensäge und so als ein bisschen als Zombie. Ich sag mal Zombie, ich nehme mal an, hergerichtet und brüllt die Leute an. Also die kommen da vorbei und ich glaube, die wissen schon, dass sie erschreckt werden, aber die Art und Weise, weißt du, dann irgendwie hinterm Baum vorkommen oder unter der Laterne stehen und warten und brüllt der die Leute da an. Wunderbar, großartig. Da habe ich Spaß dran. Also, das, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Würde ich auch mal machen. Ja, und vor allem ganz wichtig, dass die halt wirklich, das habe ich nicht, überhaupt gar nicht gewusst, dass die das so auch als Auftritt dann sehen, dass das so eine organisierte Geschichte ist. Ja, super. Also ich werd auf jeden Fall auch den Link von der Boo Crew mal hier unten verlinken in meinem Podcast hier. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee, wo er die Jungs mal gebrauchen kann und mal buchen kann. Ich habe jetzt nur ein bisschen rumgeklickt und geschaut. Ich denke mal, die machen das natürlich wahrscheinlich nicht umsonst, aber das ist auch richtig so, weil das ist ja quasi schon so eine kleine... Theateraufführung, was die Jungs da bringen und die Mädels auch. Und Vorbereitung, die nehmen sich auch die Zeit dafür, also großartig. Und auch da, wir machen heute mal so eine kleine Podcast-Folge. Der Hightower 0815, der hat auch einen eigenen Podcast, wo er das dann vorstellt und wo man das anhören kann. Also sogar live. Also der schneidet dann tatsächlich mit, wie er live da die Leute erschreckt. Ja, Muss man mal gehört haben. Also auf jeden Fall ein weiterer Tipp zum Thema Podcasten. Und der erzählt halt auch nebenher über sein Leben, was er so macht. Der ist, glaube ich, S-Bahn oder Bahnfahrer. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was er macht, aber auf jeden Fall auch da. Also auch die Storys über irgendwelche Fahrgastbeschwerden, weil er irgendwie, weiß der Geier, nicht freundlich genug da geantwortet hat über den Lautsprecher oder sich beschwert hat, dass jemand zu dumm ist zum Einsteigen oder was weiß ich. Ja, macht unheimlich Spaß anzuhören. Auch. Gut, okay. Ja, so viel mal heute von mir. Ich glaube, viel gibt es sonst nichts. Wie gesagt, der Rest der Familie kommt gleich heim. Dann wollen wir mal hören, wie der so der Stand der Dinge ist. Ich werde da mal Anfang nächster Woche mal berichten, wo so jetzt die Reise hingeht, was den Opa betrifft. Ja. Ich denke, das kann auch ruhig mal Platz haben in so einem Personal Podcast, so ein paar private Dinge. Ich meine, dafür ist das Ding ja da letztendlich. Ja. Ansonsten eine Sache habe ich noch. Es wird einen neuen Podcast geben und zwar von der Anna Geiger. Heißt sie. Die ist auch auf Twitter unter Vermischtes AG zu finden. Die hat schon wohl Erfahrung auch mit Podcasts, hat das auch schon eine lange Zeit lang gemacht und wenn ich das richtig verstehe, setzt sie jetzt wieder auf und hat ein neues Projekt laufen, wo sie so ein paar ältere Sachen von sich mal nochmal veröffentlicht und aber auch auf jeden Fall neue Sachen. Ja, da würde ich sagen, wenn das soweit ist und sobald es da was gibt, werde ich das sowohl vertwittern wie auch hier nochmal besprechen. Im Großen und Ganzen wird es um das Thema Kochen und Essen gehen. Das habe ich schon verstanden. Also habe mich mit ihr da im Mumble getroffen und wir haben ein bisschen so vor uns hingeschwatzt. Mal gucken, was draus wird. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Schon mal auf jeden Fall vielleicht im Browser mal eingeben, namenlos.media ist die Adresse für das WordPress, was er da hat, um ihren Podcast zu veröffentlichen. Eine Folge ist schon drauf, so ich denke, das ist so testhalber. Das ist, was schreibt sie? Ja, das ist alles noch ein wenig improvisiert. Immerhin gibt es mal schon eine Folge, schreibt sie. Die einzige, die ich gerade so gefunden habe, aber ihr wisst wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht schlafen gehen kann, ohne noch eine Aufnahme hochgeladen zu haben. Ja, das hast du gut gemacht. Da kann man zumindest schon mal ausprobieren, ob der Feed funktioniert und alles pipapo. Ja, sieht schön aus. Die Seite finde ich auch schön gemacht. Und ja, hört euch das auch mal an, schaut da mal rein. Und naja. Vielleicht in der ersten Folge, vielleicht erkennt er den ein oder anderen Probanden? Die Hanna steht gerade neben mir hier. Was? Proband heißt das, oder? Oder Protagonist ist, glaube ich, das richtige Wort an der Stelle. Leute, die irgendwo mitmachen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ja, also es gibt eine sehr lustige Mumble-Aufnahme zu diesem ganzen Thema. Hört's da mal rein, wenn es dann soweit ist. Ja, okay. So, was passiert hier jetzt, Hanna? Du musst mir die Pizza rausholen. Oh, ich muss die Pizza rausholen, stimmt. Oh, habe ich vergessen. Ist die fertig? Ja. Ah, oh, die schaut ja gut aus. Heidewitzka. Warte. Haben wir gerettet. Ah, Salami-Pizza mit Schafskäse. Und nur mal Käse. Du warst aber sparsam mit dem Schafskäse. Es war keiner mehr da. Siehst du, gerade einkaufen gewesen und dann fehlt doch die Hälfte wieder, ne? Ach, das ist ein Jammer. So, dann sag mal Hallo noch mal kurz. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir haben Wochenende, schön, gell, oder? Ja. Ja, schön, schön. Also, ihr Lieben, in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt in den Rest des Wochenendes. Ja, ihr wisst, was kommt. Passt auf euch auf. Bis denn dann. Servus.